Aus Anlass des 4. Jahrestages der Verleihung des Titels des Marschalls der TVJK an den verehrten Genossen Kim Jong-un veröffentlichte jüngst die Zuche Ideologische Studiengesellschaft Kurim in Russland auf Internet-Homepage einen Sonderbeitrag unter der Überschrift »Ruhm für Genossen Kim Jong-un«. Auf der Homepage erschien ein Bild von ihm.